Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. So, liebe Kollegen, es kommt jetzt eine Radiokollage von Helmut Heißenbüttel. Was sollen wir überhaupt senden? Es geht los, bitte schneiden. Jetzt rede ich. Stimmt's nicht, was ich euch gesagt hab? Hier gibt's Spaß bei Finnegan's Wake. War damals wirklich der Rundfunk so etwas wie ein idealer Freiraum für Intellektuelle und für Schriftsteller, wie das heute die Legende ja sagt über die 50er Jahre? In einer Weise schon, in anderer Weise natürlich nicht. Bitte schneiden. Aber ich habe mich nicht sozusagen um die Berühmtheiten, sondern mehr um die jüngeren Autoren bemüht. Und vier der damals jüngeren Autoren, die hier zum ersten Mal Programm gemacht haben, waren Peter Hertling, Ludwig Harich, Reinhard Baumgart und Jürgen Beckert. Verehrte Hörer, im Studio für Neue Literatur hören Sie heute Abend Geschichten auf dem Rücken erzählt und andere Stegreif-Erzählungen von Arno Schmidt. Diese Geschichten sind vor mehr als 15 Jahren für den Südwestfunk in Mainz auf Band gesprochen worden, vom Autor, von Arno Schmidt selbst. Bitte schneiden. Die große Kulturmaschine Funk, Fragen an Stefan Krass. Stefan Krass, der Radio-Essay im Südwestrundfunk, feiert seinen 60. Geburtstag. Am 12. Juli 1955 ging er beim Stuttgarter Süddeutschen Rundfunk on air. Man sagte damals, es wurde ausgestrahlt. Was waren die ersten Sendungen und welche neue Radioära leiteten Sie ein? Ja, wir haben ja gerade schon einen kleinen Ausschnitt gehört und wir haben auch schon ein paar Namen gehört. Derjenige, der da gesprochen hat, war Helmut Heißenbüttel. Helmut Heißenbüttel war der zweite Redakteur dieser Sendung. Der erste war Alfred Andersch. Der hat die Sendung von 1955 bis 1957 gemacht mit Assistenz von Hans Magnus Enzensberger. Heißenbüttel hat das Programm dann übernommen und er hat dann ein Hörspiel geschrieben mit dem schönen Titel »Was sollen wir überhaupt senden?« Daraus haben wir gerade einen Ausschnitt gehört. Dieses Hörspiel ist zustande gekommen. Heißenbüttel war ja ein experimenteller Autor und insofern natürlich auch dem Essay konstitutiv verbunden, weil das Essay ist ja auch ein Denklabor, eine Versuchsanordnung, ein Experiment. Also Heißenbüttel hat damals im Grunde genommen seinen Frust, den er als Redakteur so angesammelt hatte bei Programmsitzungen, in diese Radiokollage, in dieses Hörspiel gepackt mit diesem schönen Titel »Was sollen wir überhaupt senden?« Und das Zweite, was wir gehört haben in der Collage, war ein Interview, was nach seiner Pensionierung ein Kollege mit Heißenbüttel geführt hat. Und da redet er ein bisschen über diese heroische Zeit, in der er ja selber auch Redakteur dieses Programms war. Man muss sich vorstellen, wir sind ja jetzt ungefähr in den 60er und 70er Jahren. Heißenbüttel hat damals dieses Studio für junge Literatur gemacht, hat Autoren geholt, die damals relativ unbekannt waren. Nennt ja hier ein paar Namen, der junge Peter Hertling, Jürgen Becker, Reinhard Baumgart und so weiter, die fingen ja damals an. Die saßen natürlich sozusagen auf den Schultern von den Großschriftstellern der Nachkriegszeit, die alle auch im Radio-Essay versammelt waren, also Max Frisch und Arno Schmidt und Ingeborg Bachmann und Martin Walser. Ich lese nur mal vor, weil Sie mich das gerade gefragt haben, wie das alles anfing. Also heute, am 19. Juli, heute vor 60 Jahren, da gab es eine Sendung mit dem Titel »Ein Buch und eine Meinung«. Otto Pögeler spricht über den Gedichtband »Von Schwelle zu Schwelle« von Paul Celan. Und drei Tage später schon haben wir »Der Laie und die Architektur«, ein Funkgespräch von Max Frisch. Und da haben wir schon sozusagen eine typische Konstellation. Autor Max Frisch, Regie Martin Walser, Redaktion Alfred Andersch. Große Namen der Nachkriegszeit. Alfred Andersch war ein Mann der ersten Stunde im deutschen Nachkriegsradio. Er hatte bereits 1948 für das Kulturprogramm im Hessischen Rundfunk das Abendstudio eröffnet, parallel zeitlich zum Bayerischen Rundfunk, der das Nachtstudio machte mit Gerhard Czesny. Im Auftrag des SDR-Intendanten Fritz Eberhardt beim Süddeutschen Rundfunk, dann ging er zum Süddeutschen Rundfunk und er fand dort den Radio-Essay ganz neu. Welche Sendeformen waren dort vorgesehen? Denn Essay heute im Radio möchte vielleicht dann doch etwas anderes darstellen als damals? Ja, man muss sich vorstellen, dass der Name Radio-Essay stand damals sozusagen wie eine Art Dach, ja, wie ein Sammelbegriff für das, was heute ein komplexes Kulturprogramm leistet. Nicht? Da gehörte das Feature dazu, da gehörte die Literatur dazu, da gehörten Diskussionssendungen dazu, da gehörte Kulturkritik dazu, da gehörten Dichterlesungen dazu, da gehörten sogar Musiksendungen dazu. Also wir haben das heute ja sehr ausdifferenziert als ein komplexes Kulturprogramm. Damals hieß dieses Kulturprogramm Radio-Essay. Der Essay war sozusagen der Sammelbegriff für das ganze Programm. Auch für die experimentelle Form? Absolut für die experimentelle Form. Deswegen hat Anders damals diesen Begriff Radio-Essay gewählt, weil das Experiment, der Versuch und vor allem dieser Charakter, ein Denklabor zu sein, ja, das war sozusagen, das war die Leitidee. Wir wollen nicht irgendwie etwas Fertiges präsentieren, sondern wir wollen Gelegenheit geben, Überlegungen anzustellen, die gerade im Essay, die unfertig sind, die erst sozusagen im Vollzug, im Prozess, das war ein ganz wichtiges Wort damals, nicht das Resultat interessiert uns in erster Linie, sondern der Prozess interessiert uns. Das Ganze sollte einen offenen Ausgang haben, es sollte möglichst viel Freiheit beinhalten. Und man muss sich vorstellen, ich meine, das war ja auch eine überaus bewegte Zeit. Die Gründungsdebatten, auch die intellektuellen Selbstfindungsdebatten haben ja in dieser Zeit stattgefunden. Deutschland kam ja damals aus dem Faschismus und aus dem Nationalsozialismus. Die Demokratie war etwas, was man außer den wenigen Jahren in der Weimarer Republik nicht kannte. Und insofern fanden diese auch demokratischen Selbstfindungsprozesse nicht nur in den Parlamenten und in den Parteibüros statt, sondern die fanden ganz öffentlich im Radio statt. Und ein Forum war eben der Radio-Essay mit all seinen Sendungen. Stefan Krass, Sie sind Redakteur der Sendung seit 2003. Davor haben Sie von 1996 an im Südwestrundfunk die Aula betreut, auch ein Urgestein des Rundfunks in der Bundesrepublik. Und Sie haben 60 Jahre Radio-Essay in Stuttgart zum Anlass genommen, zurückzuschauen in die Gründungsjahre. In einem Festvortrag im Stuttgarter Literaturhaus haben Sie wunderbar beschrieben, Pfeifenrauch, Kaffee und ein Hauch von Muskat. Trollinger hing in der Luft. Schreibtische voll mit Stapeln von Manuskripten, Briefen, Bandkartons und dahinter fast verschwindend, aber immer aufrecht und mit randloser Brille der Sitzredakteur. Es war auch die Zeit der Zeitschriften, es war die Zeit der wiederentdeckten Literatur oder neu entdeckten Literatur, auch aus dem Ausland. Alfred Andersch war da ja sehr aktiv. Und Sie beschreiben in Ihrem Festvortrag auch Gottfried Benn, der in einer Berlin-Wilmersdorfer Kneipe sitzend über das Radio resoniert. Ja, Ben hat ja diese, im Grunde genommen sind es zwei Gedichte geschrieben mit dem Titel Radio, wo er im Grunde genommen, wir würden heute sagen, sein Rezeptionsverhalten beschreibt. Ob uns das so gefallen würde heute, weiß ich nicht. Er ist nämlich ein typischer Nebenbeihörer. Ben brauchte das Radio sozusagen als Begleitmusik. Ich habe mal so das etwas feuilletonistisch auf die Formel gebracht, als Inventar seiner zelebrierten Einsamkeit. Der ging, nachdem er seine Praxis in der Bozener Straße in Berlin für Haut- und Geschlechtskrankheiten geschlossen hatte, in die Kneipe um die Ecke und saß dann abends regelmäßig beim Bier und erledigte seine Korrespondenzen und schrieb Entwürfe für Gedichte und im Hintergrund immer das Radio. Ja? Und deswegen ist das Radio auch thematisch geworden. Ja, da saß er, schrieb und das Radio lief sozusagen ja als Begleitmusik mit. Aber immerhin so dominant oder so manifest im Laufe der Zeit für ihn geworden, dass er zwei Gedichte darüber geschrieben hat. Und da ist in einem Gedicht eben dieser schöne Satz, dass ein Großteil der Kulturproduktion, ich paraphrasiere das jetzt, weil ich den genauen Wortlaut nicht präsent habe, im männlichen Sitzen produziert worden sei. Nicht? Deswegen eben diese schöne Anspielung auf das Sitzen. Er saß ja selber bei dieser Tätigkeit auch. Er hört das Programm, auch das, was wir eben versucht haben zu skizzieren. Die Wissenschaft als solche, wenn ich derartiges im Radio höre, bin ich immer ganz erschlagen, heißt es in diesem Gedicht. Und diese vielen Denkprozesse sind nicht das, was er im Radio abgebildet haben möchte. Also profundes Misstrauen in den Erkenntniswert der öffentlichen Debattenkultur. Sie haben es schon erwähnt, die ja auch stattfand in der Gründungsphase der Bundesrepublik. Und wie Sie recherchiert haben, kam es sogar zu einer Absage. Gottfried Benn wollte nicht teilnehmen am Programm des Radio Essay in Stuttgart. Ja, das Interessante bei Benn ist ja, dass er einerseits sozusagen ein Radioskeptiker war, aber er war ja nicht nur ein Radioskeptiker, sondern er stand sozusagen diesem ganzen Impuls von öffentlicher Aufklärung skeptisch gegenüber. Das hat er ja auch oft genug zum Ausdruck gebracht. Nichtsdestotrotz war er ein regelmäßiger Gast in den Radiostudios der Nachkriegszeit. Er hat an verschiedene Diskussionen teilgenommen. Eine berühmte Diskussion ist eben die mit Johannes R. Becher über parteiliche Literatur in der Berliner Funkstunde schon 1930. Und diese Tradition hat er dann nach dem Nationalsozialismus wieder aufgenommen. Es gab dann ein Gespräch mit dem Peter de Mendelssohn, der emigriert war und Benn ja für sich die innere Emigration geltend gemacht hat. Das ist ein etwas gespenstisches Gespräch. Gesprächsleitung hatte damals übrigens Thilo Koch, der ja ein durchaus bekannter Fernsehjournalist dann war. Die Reporter der Windrose berichten, hieß seine Sendung. Dann gab es ein Gespräch mit Reinhold Schneider im WDR über die interessante Frage, ob die Dichtung das Leben bessern soll. Und es gab eben den Versuch von Andersch und Hans Magnus Enzensberger, ihn zu einem Gespräch mit Adorno zu bewegen. Der ganz anders als Gottfried Benn sich über diese Kulturaktivitäten im Deutschen Rundfunk sehr freute. Ja, Adorno war ein regelmäßiger Gast in allen Sendern. Der hat im Hessischen Rundfunk mit Canetti über Masse und Macht diskutiert. Der hat in der Aula, in der Sendung, die Sie vorhin erwähnt haben, regelmäßig Vorträge gehalten und war natürlich auch im Radio-Essay in Stuttgart häufig zu Gast. Und es sollte auch da gehen um so eine Fragestellung, das hatte Andersch vorgegeben, ob es so etwas wie engagierte Kunst gäbe oder ob es reine Kunst gibt. Ja, man hatte damals offensichtlich noch die Vorstellung, dass es möglicherweise so etwas wie eine gesellschaftlich losgelöste reine Kunst, wo der Künstler unmittelbar sozusagen über seine Inspiration oder Intuition die Impulse empfängt, die er dann in ein künstlerisches Werk umsetzt. Und Benn hat dann den Umstand, dass Adorno Terminschwierigkeiten geltend machte, zum Anlass genommen, um zurückzuschreiben an Andersch. Diese Frage sei eine Frage, die auf so vielen Akademietagungen schon ventiliert worden sei. Er hätte eigentlich gar keine Lust dazu. Und außerdem schreibt er dann an Adorno, Sie sind gefährlich und mir intellektuell überlegen. Ich müsste mich sehr intensiv vorbereiten. Und dann kommt dieser etwas desillusionierende Schlusssatz. Und dafür habe ich für ein Radiogespräch überhaupt keine Lust. Unser Titel heute, die große Kulturmaschine Funk, stammt von Alfred Andersch. Sie haben vorhin beschrieben, der Radio-Essay, wie Andersch ihn sich vorstellte und auch versuchte auszubauen, wurde zur Herzkammer der großen Kulturmaschine Funk. Und Andersch hatte diesen Begriff bereits geprägt in seiner Tätigkeit beim Hessischen Rundfunk. Andersch war in Rundfunkdingen erfahren und trotzdem brauchte er Mitarbeiter in Stuttgart für seinen Radio-Essay. Ein paar Namen sind wohin gefallen. Können Sie uns über diesen Mitarbeiterstab der Anfangszeit noch etwas erzählen? Ja, also das ist übrigens auch interessant. Die haben ganz viel dialogisch gearbeitet. Ja? Das waren also sozusagen schon der Versuch, Texte zu schreiben, auch von den Schriftstellern, die da in dem Programm tätig waren, die funkischen Formen aufzunehmen, die man damals entwickelt hatte. Radio war ja auch noch ein ganz neues Medium. Und auf diese Art und Weise sind natürlich Texte entstanden, die richtige Funktexte sind, also dialogisch. Frisch hat Dialoge geschrieben, Arno Schmidt hat seine Radio-Essays, die sind fast alle dialogisch angelegt. Gottfried Benn hat dialogisch geschrieben. Das wurde dann von Schauspielern inszeniert im Studio in so einer Art Frage-Antwort-Spiel. Und da kommt schon, da zeichnet sich sozusagen ein eigenes Genre ab. Ja, das ist dieser Radiodialog. Und es war der Versuch, eine funkische Form zu finden? Das war der Versuch, eine funkische Form zu finden. Also das, was sonst vielleicht in Form einer Abhandlung oder nicht bei Arno Schmidt, wenn er über Brockes, über den Barockdichter schreibt, das hätte man in Prosaform machen können, in einer essayistischen Prosaform. Und jetzt wurde das sozusagen aber in inszenierten Dialogen gemacht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass einer der wichtigsten Regisseure aus dieser Zeit Martin Walser war. Der hat das dann im Studio umgesetzt mit Schauspielern. Ideengeber auch war Hans Magnus Enzensberger, haben Enzensberger Sie auch am Rand erwähnt. War einige Zeit Redaktionsassistent und hat selber auch viele Sendungen selbst gemacht und natürlich auch ein Ideengeber und Motivator dieser ganzen Zeit. Von Walser gibt es ein schönes Zitat, was er später mal geschrieben hat, wo er versucht, das auf den Punkt zu bringen. Da schreibt er, wir entwickelten spezielle Textarten, die zu ihrer Realisierung das Mikrofon brauchten. Dass wir alles, was wir ausdrücken wollten, auf die menschliche Stimme reduzieren konnten, auf den durch sie geschaffenen Raum, auf den durch sie geschaffenen Rhythmus, auf die durch sie möglichen Melodien, das war eine Zeit lang nicht nur für mich mein Ein und Alles. Also das war auch eine intellektuelle und künstlerische Herausforderung für dieses neue, für die künstlerischen Formen dieses Mediums zu arbeiten. Und das war natürlich für Walser und andere attraktiv. Ich darf ganz kurz noch ein zwei oder drei Dinge sagen hier, nicht Wolfgang Köppen zum Beispiel spricht über den Roman Die Meute von Emile Zola. Wir haben auch natürlich Ingeborg Bachmann, Die Zikaden, ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann mit Musik von Hans-Werner Henze vom 29.02.1956. Sie hat auch Literatur besprochen, Buchbesprechungen haben die alle gemacht, nicht? Weil man kann ja nicht immer nur sozusagen Hörspiele produzieren. Es gibt noch eine interessante Sache hier, 17.02.1956, die Logik der Artefakte. Max Bense gibt Auskunft über die Entwicklung und Problematik der Steuerungsautomaten. Ja, die Steuerungsautomaten, wir sind im Jahre 1956. Max Bense, der die Stuttgarter Schule gegründet hat, Philosoph und Kybernetiker, spricht über Steuerungsautomaten. Nicht? Das sind, was wir heute Computer nennen. Nicht? Das waren damals die Steuerungsautomaten, Entwicklung und Problematik der Steuerungsautomaten. Nicht? Wir sind jetzt wirklich so richtig in den 50er Jahren. 60 Jahre Stuttgarter Radio-Essay im Studio, der SWR-Redakteur Stefan Krass. Und wir reden über diese Nachkriegsexperimente im Radio. Unter dem Hut des Radio-Essay entstanden neue Formen im Radio. Autoren sprachen wie Max Frisch über Architektur, wie Ingeborg Bachmann über Bücher, die neu erschienen waren. Köppen rezensierte Solar, Martin Walser führte Regie und Hans-Magnus Enzensberger ließ seine vielen Ideen für ein junges, frisches Radioprogramm einfließen. Eine Mentalitätsgeschichte der jungen Bonner Republik, haben sie es genannt, die sich dort auch abbildet in diesem großen Archiv. Es ist ja aber nicht so, dass es nur diese dialogischen, funkischen, mit Schauspielern inszenierten Radiosendungen gab, sondern auch diese Autoren alle selbst sprachen. Das heißt, es ist auch ein großes Stimmenarchiv der Autoren. Wie geht man heute damit um? Was kann man damit noch machen? Man kann es wiederholen, was wir gelegentlich tun. Ich meine, die Einlassungen von Adorno zur Musik, die sind ja nicht, nur weil sie 50 Jahre alt sind, haben die ja nicht an Gültigkeit verloren. Und gerade bei Adorno, aber auch bei vielen anderen, kann man sehen, wie wichtig die Stimme ist. Ich habe ja in meinem Vortrag auch darauf hingewiesen, also was sozusagen in der Schriftform die Handschrift darstellt, als persönliche Signatur, das ist in der Sprache die Stimme. Und das ist ein enorm wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Die Stimme hat eine Aura. Eine Stimme kann jemanden ansprechen, eine Stimme kann einen mitnehmen, eine Stimme kann einen Text, kann einen Vortrag beglaubigen. Bei einer Stimme kann man auch zuhören, wie sich ein Gedanke entwickelt. Ja, das ist ja auch was ganz Essayistisches. Es gibt ja von Kleist diese schöne Anekdote über den Preußischen Krieg, heißt die, glaube ich, wo er über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen handelt. Und das ist ganz genuin etwas, was im Essay passiert. Das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Man weiß am Anfang, wenn man beginnt zu schreiben, noch nicht genau, wo man hinkommt, wo einen die Gedanken hinführen. Man gerät in Streit mit sich, man gerät in Zweifel, man bringt diese Zweifel zum Ausdruck und so weiter. Also dieses allmähliche Verfertigen, und das ist eben auch etwas, wofür eine Stimme steht. Und deswegen sind natürlich diese, gerade auch die Archivsendungen, über die Sie sprechen, so wichtig, weil das sind wirklich richtige, unschätzbare Dokumente. Was auch nicht zuletzt sich darin ausdrückte, dass seit 2 Jahrzehnten jetzt fast die Hörbuchverlage sich auf diese Archive, man kann fast sagen, gestürzt haben, um die großen Autorenstimmen auch einem Publikum außerhalb der Rundfunkarchive zugänglich zu machen. Inzwischen gibt es das Internet und man könnte auch so ein Archiv als Stimmenspeicher online stellen. So hat das so noch nicht stattgefunden. Das sind auch rechtliche Hintergründe, die damit zu tun haben. Nochmal zurück in die 50er Jahre. Alfred Andersch verließ 1956 den SDR Richtung Berzona und es gab einen Nachfolger, einen langjährigen Nachfolger des Radio-Essays in Stuttgart, Helmut Heißenbüttel. Wir haben seine Collage am Anfang gehört. Er ist jemand, von dem man sagen kann, dass man es dem Programm dereinst anmerken wird, dass er da war. Das ist Ihre Formulierung, Herr Krass. Was meinen Sie damit? Ja, das merkt man natürlich einerseits daran, dass er den Auftrag, den Programmauftrag des Essays als Versuch und als Experiment sehr ernst genommen hat. Heißenbüttel war ja selbst als Schriftsteller jemand, der jetzt nicht die großen Prosaformen bediente, sondern er hat viel Lyrik geschrieben und er war ja dem Experiment sehr verpflichtet, auch in seiner eigenen schriftstellerischen Arbeit und insofern war ihm das absolut geläufig und kam ihm natürlich auch sehr entgegen, dass er jetzt in diesem Radioprogramm arbeiten konnte und er hat eben viele junge Schriftsteller ins Programm geholt. Andersch hat eher mit etablierten Namen gearbeitet in der doch relativ kurzen Zeit, die er da war. Er war sozusagen der Gründungsrektor dieser ganzen Veranstaltung und hat seine Freunde eingeladen. Der war ja auch in der Gruppe 47 und so weiter. Also der hat da auf die Nachkriegsliteratur, auf die Schriftsteller, auf die prominenten Namen zurückgreifen können. Während Heißenbüttel hat das ein bisschen anders angelegt. Der hat die Jungen geholt und der hat vor allem, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, der auch heute noch eine große Rolle spielt, der hat das Radio auch als eine Art mäzenatische Institution begriffen. Das heißt, der junge Hertling und auch der junge Günter Grass zum Beispiel, ja, die konnten da experimentelle Formen im Radio pflegen und kriegten Geld dafür. Das heißt, das hätten die als Buch nicht machen können. Übrigens auch bei den später etablierten Autoren. Arno Schmidt hat bis weit in die 60er Jahre vom Radio-Essay, ich will nicht sagen gelebt, aber er hat auch und sehr stark durch das Radio-Essay gelebt, denn seine Bücher sind erst in den 60er Jahren erfolgreich geworden. Der Radio-Essay als Keimzelle oder Herzkammer des Kulturprogramms, das war einmal, denn Feature, Hörspiel, das Experimentelle oder auch die Radiorezension, Radiopoesie und Lesung sind längst eigene Wege gegangen, eigene Radioformen geworden. Warum gibt es den Radio-Essay immer noch? Und was unterscheidet ihn vom Essay in gedruckter Form aus Ihrer Sicht? Was ihn vom Essay in gedruckter Form unterscheidet, das habe ich vorhin, glaube ich, schon versucht, dadurch kenntlich zu machen, wie wichtig die Stimme ist. Das ist ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Also die Beglaubigung durch Stimme, wie die Handschrift, wie eine persönliche Signatur. Wobei Sie sagten, es handele sich um die Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Das ist natürlich nicht ganz so, weil geschriebene Essays vorliegen, bevor sie dann von Autoren oder Sprechern im Radio gesprochen werden. Ja, aber der Text ist ja dann gut, auch als essayistischer Text, wenn man ihm diese Suche anmerkt. Ja? Wenn man die Wolten nachvollziehen kann, die ein Autor nimmt. Nicht immer schon wissen, was Sache ist, ja, sondern sozusagen sich selber auch in einen Versuch begeben. Was wäre, wenn? Es gibt bei den in der französischen Literatur gab es mal so eine kleine Sektion, die etabliert worden ist und sich Uchronie nannte. Ja? Und das ist im Grunde genommen so eine Art Kontingenzüberlegung gewesen. Was wäre, wenn? Ja? Zum Beispiel, was wäre gewesen, ein Beispiel aus der Uchronie, wenn der Judas den Jesus nicht verraten hätte. Ja, das heißt also, der Judas begeht eine Tat, die böse konnotiert ist, Verrat. Ja, der Jesus muss am Kreuz sterben. Ja, der Pontius Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Das ist aber die Gründungstat, ja, des Christentums. Das heißt, wenn der Judas den Jesus nicht verraten hätte, dann gäbe es heute kein Christentum, was gut konnotiert ist. Ja? Das heißt, es musste, um etwas Gutes zu schaffen, eine böse Tat vollbracht werden. Und diese Uchronie spielt sozusagen den ganzen Gedanken durch, was wäre gewesen, wenn. Das können Sie mit vielen anderen Dingen machen. Das können Sie auch mit Napoleon und Kleopatra und weiß der Himmel was nicht machen. Also, aber man kann sozusagen dieser Geschichte es wird Literatur daraus, ja, es wird ein Text daraus und Sie können sozusagen dieser Spekulation, der können Sie folgen. Und das ist was ganz genuin Essayistisches und ich denke, das ist ein wichtiger Pfad. Die Stimme als Transport der offenen Gedanken, der vielleicht auch überraschenden Wendung, aber die Stimme ist ja auch ein Teil der Polyphonie, die Radio überhaupt ausmacht. Stimmen als tatsächliche Organe im übertragenen Sinne, aber auch als Stimmungen des Menschen oder auch als plurale Stimme in einem gesellschaftlichen Sinne. Wo gibt es einen solchen Essay noch außer im Radio? Ist das Radio dort das geeignete Medium, vielleicht geeigneter als der schriftliche Text? Ja, Radio ist ja nicht nur eine Stimme. Und Radio ist ja Stimmenvielfalt, Radio ist ja Pluralität. Und das ist natürlich in diesem Kontext total wichtig. Das heißt also, es setzt sich so ein Stimmenmosaik zusammen. Manche würden vielleicht sagen, Radio ist auch Babylon, aber das muss man aushalten. Ja? Das heißt also, und das ist das Wichtige und das ist ja auch eine Aufgabe von uns Redakteuren, dass wir sozusagen also die richtigen Stimmen einspeisen, die diese Pluralität ergeben. Aber für den Hörer soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Ja? Und das ist eben der Punkt, dass er das Ganze als Angebot und als Orientierung wahrnimmt. Und das wäre das wirklich Gute, dass er selbst dazu nicht nur sich eine Meinung bildet, und das wäre ja auch etwas, was der Radio-Essay leisten sollte und könnte, sondern dass er eine Haltung dazu entwickelt. Ja, also Meinungen gibt es viele, Meinungen sind ubiquitär, aber wenn es ein Radio-Essay schafft, den Hörer so in den Text und in die Stimme mit hereinzunehmen, dass er selber eine Haltung zu dem Problem, was da ausgebreitet wird, entwickelt, dann ist viel erreicht. Der Essay ist weder dogmatisch noch systematisch und auch nicht objektiv und das wollen wir auch gar nicht von ihm verlangen. Er ist, wie wir jetzt gehört haben, subjektiv und auch gerne ergebnisoffen. Er ist ein hybrides Wesen sowieso. Es gibt so viele Wissenschaften und Bereiche, die ihn für sich beanspruchen. Die Literatur kennt den Essay genau wie die Philosophie, Theater und Kunst, Fotografie und Film. Alle haben ihre eigene Essayform. Selbstverständlich auch die Wissenschaften und auch die Politik beanspruchen den Essay für sich. Ist das die Auflösung der Form oder ist das die Herausforderung für die Zukunft? Ich glaube, das ist in jedem Fall eine Herausforderung, das ist in keinem Fall eine Auflösung, denn ich meine, wir wollen ja diese Vielfalt und wir haben ja auch durch das Internet jetzt ganz besonders die Möglichkeiten, etwas zu realisieren, was Brecht in seiner alten Radiotheorie, Gott hab sie selig, aber nicht, der hat ja diese Asymmetrie festgestellt. Er hat gesagt, das Radio ist eine ganz fantastische Sache, aber es ist eine Einbahnstraße. Das heißt, es wird etwas gesendet in eine Richtung auf den Empfänger hin, aber der hat keine Chance, etwas zurückzugeben. Und diese Asymmetrie wird ja zumindest partiell durch das Internet und durch die Möglichkeiten, die es im Internet gibt. Und wenn ich mir die ganzen Blogs angucke und auch die Essay-Blogs, die es da gibt, auf die man natürlich antworten kann, auf die man replizieren kann, man kann einen eigenen Blog machen. Auf diese Art und Weise ist die Asymmetrie aufgehoben und das unterstützt den Essay-Gedanken auf jeden Fall. Sie selber haben jetzt auch schon über ein Jahrzehnt den Radio-Essay betreut im SWR. Welche Themen sind offen? Was haben Sie immer geplant, aber nie realisiert und möchten es gerne noch machen? Ich habe mal so eine Serie geplant, die ist nicht zustande gekommen, aber die mache ich vielleicht noch. Und die hatte so diese vage Idee zum Titel »Was tun wir, wenn?« Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, was tun wir, wenn wir lesen? Interessante Frage, was passiert da eigentlich? Ja, das ist ja nichts Selbstverständliches. Ich meine, dass wir das können, ist in einem alphabetisierten Land selbstverständlich. Aber was passiert da? Was tun wir? Was ist der Unterschied zwischen laut lesen? Was ist der Unterschied zwischen leise lesen? Wie kommt es sozusagen also von der Aufnahme der Buchstaben auf einem Blatt Papier zu einer gedanklichen Rezeptionsleistung. Ja. Man könnte auch sagen, was tun wir, wenn wir schreiben, was tun wir, wenn wir singen. Also das war so eine Idee von mir, mal so eine ganze Folge von Sendungen zu machen, die ich bisher nicht realisiert habe, aber vielleicht tue ich das noch.